Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Sie. Dennis! Wohnzimmer! Boah, es ist Herbst, das merkt man voll. Echt? Woran? Im Fernsehen starten die neuen Staffeln. Oh, fuck. Herbst heißt scheiß Wetter. Komm, wir gehen raus und testen unsere alten Regenjacken. Bei meiner Jacke hält der Stoff voll dicht, aber die Nähte nicht. Ich werd voll nass. Bei meiner Jacke halten die Nähte voll dicht, aber der Stoff nicht. Ich werd voll nass. Aha, wenn man also die beiden Jacken übereinander anzieht, dann bleibt man schön trocken. Ich hab das Gefühl, die Idee hat einen Haken. Boah, ich muss wieder rein, sonst erkälte ich mich, werde heiser und muss ins Krankenhaus. Ach, so schnell geht das schon nicht. Das kannst du doch... Hola, Jungs. Hi, Sie. Na, bist du schon auf Herbst eingestellt? Bin dabei. Ich guck mir in meinem Schrank gerade ganz sexy Sachen an. Und welche? Süße Sandalen, Bikinis, Tops... Ich hasse den Herbst. Gott sei Dank, unser Vermieter kommt. Ach, ihr Müll bei anderen in den Fahrradkorbleger. Tag, Herr Braunschweig. Leute, der Herbst ist da. Wie schon Rilke dichtete, Alter, immer tritt man in Hundekacke unterm Laub. Romantik. Tragen Sie eigentlich auch Jack Wolfskin-Jacken? Nee, Jack Wolfskin trägt meine Jacken. Cool. Cool. Lasst euch von Noob und Nerd wecken mit der 1Live-App. Alle Infos auf 1Live.de.